Auch das Äußerste an Toleranz, die Ketzertötung, gehört zum eisernen Bestande jesuitischer Moral und Ethik. Die Lehren der hervorragendsten Jesuiten des 17. Jahrhunderts, Bellarmine, Tanner, Leimann, Escobar, Castro, Palau und so weiter, will ich übergehen. Hier stelle ich nur einige Äußerungen moderner Jesuiten zusammen. Der Jesuit J.L. Wenig, er war KK-Professor und im Jahre 1866 Rektor an der Universität Innsbruck. Die Verhängung der Todesstrafe über Heretiker ist wenigstens nicht ungerecht gewesen, da das Verbrechen der Häresie nur durch die Todesstrafe gebührend gesühnt und mit Erfolg für die kirchliche und bürgerliche Gesellschaft unschädlich gemacht wird. Wir haben gesehen, dass die kirchliche Inquisition mit den modernen Ideen über Toleranz, Aufklärung und Humanität sich nicht vereinbaren lässt, aber dessen ungeachtet rufe ich, es lebe die kirchliche Inquisition. Denn jene Ideen sind nicht bloß unchristlich, sondern auch unvernünftig. Die Mission der Kirche aber, welche durch die Inquisition über die Reinheit der Glaubens- und Sittenlehre wacht, ist eine göttliche und darum vom Zeitgeiste und den Zeitumständen unabhängige. Über die kirchliche und politische Inquisition 1875, Seite 65, 72 und 74. Der Jesuit de Luca im Jahr 1901. Erst exkommunizierte die Kirche bloß, dann fügte sie Geldstrafen hinzu, darauf die Verbannung. Endlich schritt sie, wenn auch nur gezwungen, zur Todesstrafe. Denn da die Ketzer die Exkommunikation und Geldstrafen verachten, im Kerker und in der Verbannung aber andere anstecken, so ist gegen sie das einzig wirksame Heilmittel, sie frühzeitig an den ihnen gebührenden Ort zu schicken. Dass die Kirche das Recht hat, wenigstens indirekt durch den Staat als Büttel die Todesstrafe zu verhängen, ist für die Theologen so zweifellos, dass einige aus ihnen den schärfsten Tadel aussprechen gegen diejenigen, die der Kirche das Recht der Todesstrafe bestreiten. Suarez, der größte Theologe des Jesuitenordens, sagt, es sei katholische Lehre, dass die Kirche die Ketzer mit dem Tode bestrafen könne. Der Staat hat die Pflicht, den Ketzer auf Befehl und Auftrag der Kirche mit dem Tode zu bestrafen. Er kann den von der Kirche ihm überlieferten Ketzer von dieser Strafe nicht befreien. Der Todesstrafe verfallen nicht nur diejenigen, die als Erwachsene vom Glauben abgefallen sind, sondern alle diejenigen, die der mit der Muttermilch eingesogenen Ketzerei hartnäckig anhangen. Wo diese Strafe besteht, verfallen ihr alle Rückfälligen in die Ketzerei, auch wenn sie sich bekehren wollen, sowie alle, die wegen ihrer Ketzerei ermahnt hartnäckig bleiben. Ketzer und Apostaten, die früher einmal zur Kirche gehört haben, können von der Kirche durch körperliche Strafen und auch durch die Todesstrafe gezwungen werden, den wahren Glauben wieder anzunehmen. So lehren heute mit dem heiligen Thomas von Aquin alle Theologen. Im Kirchenlexikon verteidigt die Berechtigung der Todesstrafe für Ketzerei unverblümt der Jesuit Granderath. Er erklärt, die Strafen für Ketzerei, Verbannung, Vermögensbeschlagnahme und Todesstrafe erschienen der Jetztzeit hart, teils wegen der unserer Zeit eigenen sentimentalen Abneigung gegen ernste Ahndung der Verbrechen überhaupt, teils wegen eines unrichtigen Urteils über das Verbrechen der Häresie. Und an anderer Stelle des Kirchenlexikons schreibt der Jesuit Laurentius: Wenn die Kirche alle, die bei einem Todesurteil tätig gewesen sind, vom Dienste des Altars ausschließt, so folgt daraus nicht, dass diese Strafe nicht auch von ihr verhängt werden könne. Dass der Kirche wirklich das Recht zukomme, für schwere Vergehen gegen die religiöse Ordnung kraft eigener Macht auf Tod zu erkennen, ist mehrfach behauptet worden, doch lässt sich die Notwendigkeit eines solchen Rechtes nicht nachweisen und auch aus der Offenbarung geht die Befugnis nicht klar hervor. Die Kirche hat sich damit begnügt, den Schuldigen dem weltlichen Arm zu überliefern, mit der Bitte, das Leben des Verurteilten zu schonen. Auch der Jesuitenorden selbst gibt, so offiziell wie möglich, seiner Billigung der Todesstrafe für Ketzerei einen sehr bezeichnenden und, wenn er nicht urkundlich vorlege, kaum glaublichen Ausdruck. In seiner Studienordnung gestattet der Jesuitenorden den ihm zu Unterricht und Erziehung anvertrauten Knaben, Hinrichtungen von Ketzern beizuwohnen. Zu öffentlichen Schaustellungen, Komödien und Spielen sollen sie, die Schüler, nicht gehen, auch nicht zu Hinrichtungen, außer etwa zu denen von Ketzern. Erst im Jahr 1832 wurde dieser, die Ketzertötung als erbauliches Schauspiel für Schüler deutlich bezeichnende Satz, aus der Studienordnung entfernt. Aber nicht, weil der Orden die Sache selbst missbilligte, sondern weil diese Worte in verschiedenen Gegenden Anstoß erregen würden. Ex puguntur haec verba quia offenderant in variis regionibus. Das sind die starren, bis zum Blutvergießen verschärften Grundsätze jesuitischer Unduldsamkeit. Einige Proben konfessioneller Verhetzung mögen das Bild vervollständigen. Auch hier ziehe ich nicht die jesuitische Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts heran. Sie bietet des Gemeinen und Unflätigen in Fülle. Aber auch auf der Gegenseite redete und schrieb man nicht fein, und so mag darin der polemische Geifer des Jesuitismus seine Erklärung und Entschuldigung finden. Ich lege Äußerungen von Jesuiten der Gegenwart vor. Der Jesuit Tilman Pesch, gestorben 1899, gehört zu den literarischen Größen der deutschen Ordensprovinz. Die jesuitische Zeitschrift Stimmen aus Maria Lach, 1899, 10. Heft, deren sehr eifriger Mitarbeiter er war, und der Jesuit Reichmann, Briefe aus Hamburg, Berlin 1905, 5. Auflage, im Vorwort, preisen ihn als Gelehrten, Schriftsteller, Ordensmann und Prediger überschwänglich. Die ganze Bedeutung und Größe dieses Mannes zu würdigen, dazu ist hier nicht der Ort, und vielleicht ist auch die Zeit dafür noch nicht gekommen. Siehe Reichmann, Gesellschaft Jesu am angegebenen Ort.